3, 2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Flo von DK. Ja, willkommen in der Kommunistenkneipe. Heute zum Thema Kapitalismus und Psyche. Klingt erstmal groß. Untertitel der Folge ist, warum Armut psychisch krank macht. Und mein Gast ist Olivier Dalot. Hallo, Olivier. Hi, Flo. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Wir haben ja schon länger darüber gesprochen, dass wir noch was zusammen machen sollten. Und der Untertitel der Folge heißt auch wie ein Buch von dir. Ich werde noch mal ein paar Sachen zu dir erzählen und du gerätst rein, falls ich hier Fehlinformationen aufgesessen bin. Das ist im Prinzip das, was man über dich findet. Du bist Jahrgang 88 in Hamburg-Altona geboren, wo wir gerade auch die Folge aufnehmen übrigens. Und bevor du mit 30 so als Quereinsteiger im Journalismus warst, hattest du viele Jobs, unter anderem als Kellner, Maler, LFA, Lagerarbeiter und hast auch Theater für Kinder gespielt. Ja, als Schriftsteller und Kolumnist schreibst du vor allem, nicht nur, aber vor allem über Klassenunterdrückung, Armut. Dein erstes Buch, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht, haben wir den Titel, ist, glaube ich, 22 erschienen, ist richtig? Ja. Und dein aktuelles Buch aus dem jetzt vorletzten Jahr, 2024, heißt Von der namenlosen Menge. Da werden wir auch nochmal drauf kommen im Laufe der Folge. Außerdem schreibst du für das Neue Deutschland, das ND, die Kolumne Klassentreffen und machst auch einen gleich an den Podcast. Und es erscheint auch noch die Newsletter-Kolumne. Kannst du mal gleich erklären, was eine Newsletter-Kolumne ist? David gegen Goliath. Auch schon mal reingeguckt. Mhm. Ganz kurz, das ist mal als Kolumne rausgekommen bei Das Lamm, so ein Schweizer Online-Magazin. Ja, ja, die haben nach, glaube ich, eineinhalb Jahren alle Kolumnistinnen gefeuert, weil sie mal durchtauschen wollten und mal andere Sichtbarkeiten, andere Themen bedienen wollten. Ich habe das aber schon vorher angefangen. Es ist dann erst sozusagen zum Lamm gekommen. Also es ist irgendwie einmal im Monat, deswegen ist es ein Newsletter, der geschrieben wird, aber es ist eine Art Kolumne. David gegen Goliath spielt natürlich mit meinem Namen und macht so eine Machtungleichheit auf. Ja. Und bedient natürlich ein bisschen diese Trope, irgendwie der Kleine gegen den Großen. Ja. Und genau, das. Okay, ja, das ist klar. Lohnt sich mal reinzuschauen. Okay, Olivier, ich habe eben schon erwähnt, ich habe mich, was diese Folge angeht, vor allem mit dem Buch Keine Aufstiegsgeschichte beschäftigt. Und ich finde schon, dass es dir in dem Buch, was wir jetzt nicht komplett referieren werden, aber worauf wir wahrscheinlich immer wieder rückreferieren, schon ziemlich gelungen, eigentlich eine materialistische Perspektive einnimmt und diesen Mythos des individuellen Aufstiegs eigentlich praktisch widerlegst, wenn man sich damit beschäftigt, anhand deiner Biografie, die du als Vorlage nutzt. Aber ohne jetzt nur über dich persönlich zu schreiben, sondern das ist dann schon sozusagen eine von vielen vielleicht sonst nicht erzählten Geschichten. Ja, Themen sind natürlich Armut, auch ein Scheitern am und im bürgerlichen Bildungssystem, psychische Krisen, darum geht es ja heute auch viel, die eben kein persönliches Versagen sind, sondern eigentlich ein typisches Gewalt, ein typisches Resultat klassengedingter Gewalt. Wichtig finde ich, dass in dem Buch ein bisschen gezeigt wird, dass es bei Armut nicht nur, natürlich vor allem auch, aber nicht nur um materielle Not geht, sondern einfach um auch die psychische Verfassung, die damit verwoben ist. Und irgendwie wird auch nochmal so deutlich, wie sich sowas mehrgenerational ausdrückt. Für das ja, eigentlich ziemlich entnervend, dass da drin ist, wenn man sich so anguckt, was so in der bürgerlichen Ideologie und auch im Bereich Psychotherapie, worauf wir noch gesprochen zu sprechen kommen, sich damit mal beschäftigt. Zunächst mal aber vielleicht einen kleinen Schritt zurück, weil ich denke, jetzt Armut sage. Mich würde mal interessieren, wenn du von Armut sprichst, da gibt es ja diverse Definitionen, von welcher Armutsdefinition gehst du eigentlich aus? Es gibt ja verschiedene. Ich habe so mehrdimensionalen oder sozusagen multidimensionalen Armutsbegriff, der verschiedene Sachen, die ich vielleicht nochmal ausführen würde, erfasst. Aber eigentlich sozusagen, also das Erste, womit ich immer komme, ist erstmal so diese Unterscheidung zwischen relativer Armut und absoluter Armut. Ne? Also ich habe die Zahlen nicht ganz genau nochmal vor der Folge jetzt recherchiert, aber absolute Armut. Das sind, glaube ich, irgendwas mit $2 am Tag, die man hat. Also sogar das schaffen, also sogar das haben einige Leute in Deutschland nicht. Auch hier im dort größten Industriestandort der Welt. Das große Problem sozusagen hier ist aber die sogenannte relative Armut. Und das ist erstmal etwas, was an bestimmten Netto-Median-Einkommen geknüpft ist. Ne? Also wer unter 60% des Netto-Median-Einkommens verdient, nicht Durchschnitt, sondern Median, also der Mittelwert, sozusagen alle Einkommen, der ist armutsgefährdet. Und wer weniger als 50% des Netto-Median-Einkommens hat, der gilt als arm. Und das sind nach Definition erstmal so ungefähr 13 Millionen Menschen. Ich würde das auch gleich nochmal dekonstruieren. Das ist aber nur so der monetäre Teil, ne? Also darüber hinaus, was meine ich mit mehrdimensionaler Armutsbegriff? Du hast es ja schon gesagt, das erfasst erstmal, wie viel Geld hat jemand, ne? Also als wirklich wesentliche Kategorie. Aber da bleibt es nicht stehen, ne? Das ist schon psychische Gesundheit, gesagt, wer ist, warum, wie häufig oder überhaupt von psychischen Krisen, von bestimmten psychischen Störungsbildern und Krankheiten betroffen, von Depressionen, Angststörungen, wer ist von Suizidalität betroffen und so weiter. Da zeigt sich doch eine starke Differenz im Klassengefüge, als wenn man sich verschiedene Menschen an verschiedenen Positionen in der Gesellschaft anschaut, da gibt es eine unterschiedliche Betroffenheit von, eine unterschiedliche Wahrscheinlichkeit auch. Darüber hinaus gibt es noch so Kategorien, die ich auch relevant finde, Wohnarmut zum Beispiel, also die Frage nach dem Wohnen. Der Politische Samtverband hat da neulich was relativ Spannendes herausgefunden, was man wahrscheinlich relativ simpel herausfinden kann, was aber staatliche Behörden, die eigentlich Armutsdefinition liefern, nicht machen, weil das nicht in ihrem Interesse ist. Und zwar hat der die tatsächlichen Wohnkosten der Menschen berechnet und kommt da, wenn man also die Mietkosten mit einbezieht, dann sind nicht 13 Millionen, sondern 18,4 Millionen Menschen von Armut betroffen. Ne? Also zwischen jedem fünften und jeder vierten Person, die in Deutschland lebt, ne? Und das ist, da unterschied der Staat einfach mal so 5 Millionen Menschen. Also das ist sozusagen durch die hohen Mietkosten oder Nebenkosten, genau, die entstehen, was man ja eigentlich direkt vom Gehalt abziehen könnte. Bei Mietsteigerung ohne Reallohnsteigerung ist die Armut eigentlich viel größer. Genau, also was diese staatlichen Zahlen machen oder diese amtlichen Zahlen, sage ich mal, die individualisieren das dann. Die sagen dann, ja, Miete ist ja Privatbereich, macht jeder irgendwie, wie er kann und will, so einen auf den. Ja. Und unterschlägt, dass immer mehr Leute immer höhere Teil ihres Einkommens für Miete ausgeben, gibt Leute, und auch je geringer, je weniger man Geld man zur Verfügung hat, desto prozentual höher ist der Anteil vom Gesamteinkommen. Ist der Mietanteil im Verhältnis zum Gesamteinkommen. Das heißt, ich bin 37, bin aufgewachsen mit der Maxime, ein Drittel Miete, ein Drittel Nebenkosten, also ne, Lebenskosten und ein Drittel irgendwie Rücklage und zur freien Verfügung irgendwie so. Habe ich auch mal gelernt. Konnte ich nicht eine Sekunde anwenden sozusagen in meinem Leben. also auch das muss man nicht leisten können. Und dieses Verhältnis verschiebt sich massiv. Es gibt immer mehr Einkommen, immer mehr Menschen, die 40, 50, teilweise auch 60% ihres Verdienstes direkt ihrem Mieter, ihrer Mieterin übergeben. Also Mieteinkommen ist, also was haben wir jetzt? Wir haben monetär, wie viel Knete verdienst du, wie viel Geld steht dir zur Verfügung, wie viel Vermögenswerte, wir haben Gesundheit und das umfasst natürlich nicht nur psychische Gesundheit, sondern auch körperliche Gesundheit. Das umfasst auch Fragen von, und das ist eine weitere Kategorie von so einer Art Wissens- oder Bildungsarmut, ne? Und die erschließt sich natürlich auch, das weißt du ja selber, auch aus dem Bereich der Gesundheitsversorgung. Ne? Also erstens überhaupt, welche Education, also welche Bildung habe ich genossen? Und dann sehen wir einfach nur prozentual, je höher der Bildungsgrad ist, desto mehr wissen die Leute, was es für Hilfen gibt bei bestimmten Fragestellungen. Ich habe ein körperliches Problem, welcher Arzt ist dafür zuständig? Oder überhaupt das Wissen zu haben, dass man in den Körper, in die Psyche eingreifen kann, dass man sich verändern kann zum Guten hin, dass man Akzente setzen kann, dass man Situationen und eigener Krankheit nicht ausgeliefert ist. All das sozusagen würde ich auch in diesen Bildungsbereich mit einbauen. Der Bildungsbereich ist natürlich viel größer, ne? Wir sehen auch, es gibt immer mehr Bildungsabsteiger. Also wir haben immer mehr Leute, die höhere Bildungstitel sammeln, und das entwertet die natürlich auch, ne? Also das heißt, wir werden in den nächsten Jahren, und das passiert schon seit 15 oder 20 Jahren, jetzt immer mehr Leute, die Bachelor- und Masterabschlüsse haben, und die haben aber sozusagen, also wenn du heute einen Master hast, zum Beispiel in Sozialwissenschaften oder so, ist gar nicht so ganz unwahrscheinlich, dass wenn deine Eltern ArbeiterInnen gewesen sind, die eine Fachausbildung gemacht haben, dass du weniger verdienst und auch keinen Besitz haben kannst, denn sie dir nicht Besitz überschreiben. Ne? Also das heißt, man hat eine längere Bildungsbiografie, hat im Durchschnitt sozusagen verdient man besser als Menschen, die geringere Bildungstitel haben, aber kann die nicht konvertieren. Naja, jetzt habe ich sehr lange geredet, aber es ist sozusagen so multidimensional oder mehrdimensional. Da kann man sicher noch andere Sachen mit eingemeinden. Ich habe da bestimmt nicht alles genannt, aber es ist so ein bisschen so ein 3D-Blick. Und trotzdem würde ich ins Zentrum trotzdem diese materielle Geschichte setzen. Denn das zeigen auch einige Zahlen, dass mehr Geld, wenn die Löhne steigen, wenn es gibt eine Studie von der vom MIT aus dem Jahr 2020 aus den USA. Da wird so kurz erwähnt, da wird irgendwo in den USA werden Leuten so die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt für ein Jahr, ein halbes Jahr oder so. Ne? Und nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wird es ausgewertet, und die Leute beschreiben irgendwie, ah, okay, sie haben weniger Krankheitstage, sie beschreiben irgendwie höhere Ansprechbarkeit für mich. Wenn ich etwas versuche, dann gelingt es mir auch und so, ne? Also ihr Vertrauen in die Welt ist größer, wenn sie auch mehr Erfolge, sie haben viel weniger psychische Belastung und so weiter, ne? Also ich glaube, Geld ist schon ein wichtiger oder der wichtigste Punkt, aber es ist halt eben nur ein ganzen Kollektiv aus oder ein ganzen Ensemble aus verschiedenen Motiven ist trotzdem steht nicht alleine da. Ich dachte gerade, man muss wahrscheinlich aufpassen, dass, wenn man sagt, ja, es geht jetzt nicht nur um Geld, dass man daraus nicht ein Argument macht, wie, naja, geht vor allem um Anerkennung und irgendwie Beratungsstellen oder so. Andererseits stimmt es ja auch trotzdem, du gerade ausgeführt hast, es reicht halt nicht aus. Ich hatte gerade ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe beruflich mit jemandem zu tun gehabt, der eine Zahnbehandlung hatte und der hätte Anspruch auf teilweise Erstattungen, auch über das Maß eines normalen Kassenpatienten hinaus. Aber dieser Antrag allein, also den hat er gar nicht gecheckt, so, und überhaupt nicht gewusst, dass es den gibt. Damit fing ich schon mal an, so, und dann auch Erfahrungen gemacht, dass er nicht weiterkommt, wenn er Behörden schreit. Und das ist ja teilweise auch wirklich so. Also, dass dann einem keiner hilft, wenn man schlecht behandelt wird. Und da hat man einen ganz realen Faktor, wo dieses materielle Beispiel verbunden ist mit, ja, einer Bildungsfrage auch an der Stelle, würde ich sagen, oder einer Wissensfrage, so. Und also in dem Beispiel jetzt auch mit einem, weil bei mir ist auch so, ich kriege Briefe vom Amt und ich werde sofort starr. Na Also klar. es ist sofort kein Blutfluss mehr in mir. Das heißt, es hat gar nichts nur mit Intellekt und so zu tun, sondern auch was mit Erfahrungswerten und auch mit sowas verkörperten Erfahrungen. Ne? Ich weiß, wie in meiner Familie reagiert wurde, wenn Briefe vom Amt kommen. Ich habe das eingespeichert, und also es kommt ein Brief vom Amt, irgendwas in mir drückt einfach auf den Knopf. Und das Hirn ist abgeschaltet, obwohl ich natürlich irgendwie diese Briefe rein theoretisch lesen kann, kommt keine Information durch. Ne? Deswegen mal so eine Situation, da habe ich mal so eine Literaturförderung bekommen. Ich wusste, dass nur noch die Bestätigung aussteht, dass die per Post kommt. Und dann sehe ich so, ich habe zu dem Zeitpunkt auch in Hannover gewohnt, sehe ich so Brief, Stadt Hannover, und denke mir so, halt dein Maul. Ne? So, warum? Weil ich halt damit rechne. Die wollen was von mir, die wollen mich bestrafen und so weiter. Ich öffne das, kann den Brief gar nicht lesen, sehe nur so 700, sehe nicht, dass da ein Plus vorsteht, sondern denke, ich schulde den 700 € legt das weg. Ein paar Stunden später schaue ich mir nochmal durch und sehe, ah, das ist nur die Bestätigung, knete es unterwegs, alles gut. Aber ich habe es mit meinem Hirn beachtet, komplett zugemacht. Ne? Das ist also nicht nur eine Frage von Intellekt sozusagen und von Bildung, aber auch, ich will es gar nicht wegmachen, sondern es ist sozusagen aber noch komplexer. Das ist die Wechselwirkung, denke ich, ne? Genau, ja. Gerade Lebenserfahrung zu 90% ist, Briefe bedeuten was Schlechtes, ist das ja kein Wunder und auch eigentlich eine, ja, adäquate Reaktion wahrscheinlich, die meistens passt, ne? Ja. Ich würde ganz kurz zu dem ersten Aspekt, den du gesagt hast, was sagen. Ich versuche es auch kurz zu machen. Du hast seit das wird liberal ja gespielt sozusagen, ne? Geld ist nicht alles, es geht ja um noch viel mehr. Und dann wird immer die gesellschaftliche Verantwortung, wir müssen alle an einem Strang ziehen und so, wir müssen den Leuten, wir haben schon super viele, also ich paraphrasiere jetzt, was man auf so allen möglichen Armutsfachtagen so hört, diese ganze Soße aus Argumenten, wir haben super viele gute Hilfsangebote, wir müssen das nur besser kommunizieren, also es wird so ein Kommunikationsproblem draus gemacht, die Leute wissen immer gar nicht davon, ja, stimmt auch, ne, aber, das sind natürlich verharmlosende liberale Argumente. Ich glaube trotzdem, dass wir nicht wegkommen dürfen von diesem multiperspektivischen Armutsbegriff. Wir müssen nur andere Schlüsse daraus ziehen, ne? Als Sozialistinnen, als Marxistinnen. Und zwar nicht dieses Jahr genau, und wenn alle an einem Strang ziehen, dann wird es schon gut werden und so, ne? Das habe ich, da sitze ich mit Politikern auf einem Podium und dann sagen die, ja, ich wünschte mehr, uns in der Politik sind ja die Hände gebunden, aber es sind dann meistens nicht Leute aus dem Bundestag oder aus Berlin, sondern dann meistens Leute aus Kommunen oder manchmal auch so auf Landtagsebene, also auch nicht nichts, manchmal auch so gesundheitspolitische Sprecher oder so, oder auch manchmal, Staatssekretär oder so. Nee, schon darüber, Minister auf so Landesebene. Und dann sagen die so, ja, uns sind ja die Hände gebunden. Also, wir können ja auch nicht viel machen. Ich würde den Appell jetzt gerne nochmal in den Saal richten. Wir alle können da was tun. Mhm. Was wollen die, dass wir tun? Die wollen, dass wir beim Wort für die Welt spenden. Ja, ja. Dass wir irgendwie den Kältebus irgendwie unterstützen. Fein, aber das lagert Probleme um, die politischer Natur sind und verlagert in die Gesellschaft. Das dürfen wir natürlich nicht machen, ist klar. Ne? Absolut. Ich meine, gab ja auch mal diese Ehrenamtdebatte. Ich will das gar nicht werten, wenn Leute solidarisch sowas machen. Ne? Das ist ja auch der Trick, wenn man das kritisiert, heißt es, hast du denn gegen Solidarität im Alter? Nix. Ich finde das auch okay, häufig gute Sache so. Weiter und trotzdem auch. Ist natürlich diese Ehrenamtdebatte auch schon versucht, Sozialarbeit zu kürzen und irgendwie ungelernte Leute halt irgendwie, was ja auch irgendwie krass ist, so einfach die Armut verwalten zu lassen. Ja, das, was ich fragen wollte, hast du im Prinzip schon so ein bisschen vorweggenommen. Also ich mache ja nichts. Das wäre so ein bisschen so dieses einerseits der multidimensionale Armutsindex ist natürlich schon, also aus meiner Sicht, das ist jetzt ein Statement von mir, schon irgendwie präziser und würde auch als Marxist sagen, dass es deswegen auch geeigneter ist, weil Klassenunterdrückung ist komplexer, das ist jetzt nicht nur eine Summe auf dem Konto und gleichzeitig ist die Summe auf dem Konto trotzdem wichtig. Also so, und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit zu sehen, ist da, glaube ich, relativ wichtig. Genau, ich weiß nicht, ob du da noch Ergänzung zu hast zu diesem Bereich. Ja, zu diesem, das kann man natürlich so als stabilisierendes Argument, als systemstabilisierendes Argument ausspielen. Ne? Und ich glaube, am Ende ist, wie ich schon gesagt habe, wir kommen nicht umhin, diese Daten zu sammeln. Wir brauchen diese Daten, wir müssen sie einfach nur anders spielen und müssen einfach nur sagen, okay, Knete ist nicht alles. Das bringt uns aber in die Verantwortung zu sagen, wie können wir, also wie geht, oder anders gesagt, wir können daraus ableiten, wie geht der Kapitalismus mit Körpern um, wie geht der Kapitalismus mit Wissen um, warum ist alles hierarchisiert, warum dürfen wir uns nicht verarschen lassen von dieser Idee der Chancengleichheit und so weiter, ne? Alle sollen die gleichen Chancen haben auf ein gutes Leben. Nein, alle Leute sollen ein gutes Leben haben. Da können wir es nicht machen. Und das ist sozusagen, so wie das liberal gespielt wird, natürlich nicht möglich. Ne? Das müssen wir skandalisieren und offenlegen. Aber an der Erhebung der Daten, daran darf es nicht scheitern. Die kann man bestimmt anders erheben. Da bin ich nicht Wissenschaftler. Das muss man vielleicht auch anders machen. Also im Sinne von, um wirklich an das Pudels Kern zu kommen. Da habe ich aber schlicht zu wenig Ahnung. Ich glaube aber erstmal daran, dass wir irgendwie multiperspektivisch irgendwie schauen, wo der Schuh drückt, führt kein Weg dran vorbei. Die Frage ist dann nur, was wir daraus machen. Und da sind natürlich die großen Akteure, die das alle irgendwie so handzahm drehen. Die finden dann mal keine Erklärung, warum alles mal schlimmer wird und sagen, ja, wir sind schon an vielen Gruppen dran, aber mehr Chancen und so, aber genau, es ist alles so gemein und ja, das ist alle haben ja Schwierigkeiten gerade und wir müssen da jetzt einfach durch eine Zeit gerade durch, ne? So, und das kann ich auch so Analyse sagen. Ja, der Fehler geht ja schon beim Wir los. Das stimmt ja, das stimmt ja alles. Ich ist Wir. Ja, genau. Und ja, beim Thema Chancengleichheit, ich meine, auch das Wort sagt ja schon viel darüber aus, warum braucht es denn wann braucht es denn bessere Chancen? Also wenn es irgendwie Ungleichheit quasi schon die Basis ist. Aber ich sagen will, dass es gar keinen Sinn macht, darüber zu reden. Natürlich wird es auch bei längeren Zeitraum Unterschiede geben oder so, aber der Begriff ist ja eigentlich auch schon ideologisch eigentlich implizit so ein bisschen verseucht, ne? Also ich würde nicht sagen ein bisschen, sondern der ist komplett ideologisch. Ja. Ich würde nur auch sagen, selbst, also man könnte auch, und ich bin nicht so Fan davon, aber man könnte das auch durchspielen, wenn diese Chancengleichheit sich mal anschauen. Und wenn man reinzoomt, muss man leider trotzdem zu dem Ergebnis kommen, dass es Quatsch ist, weil es haben trotzdem gewinnen immer die Falschen sozusagen, weißt du, und unsere, aus einer kommunistischen Perspektive kann es jetzt nicht irgendwie, irgendwie Standpunkt sein, dass man sagt, wir wollen, dass irgendwie Chefin im Inhaben diverser besetzt werden. Das heißt, Chancen, welche Chancen für wen? Und wir müssen uns immer, unsere Aufgabe ist uns immer für die Chancen, oder nicht für die Chancen, jetzt falle ich schon selber darauf rein, sondern für die Lebensrealitäten der Leute interessieren. Ja. Und da geht es dann nicht um Chancen. Und der Leute, dann meine ich der Arbeiterinnenklasse und nicht irgendwie der Besitzenden. Ja, ich finde tatsächlich ein wichtiger Punkt, und man ist ja selber auch nicht frei davon, mit den Begriffen, die man benutzt, ne, und den Denkkategorien primet man ja manchmal auch schon so ein bisschen in die Richtung. Und das kann einem auch passieren, wenn man es gut meint. Also wenn man vielleicht sogar eine sozialistische Gesellschaft will, dass man dann teilweise die Terminologie, ja, das ist bestimmt auch schon gemacht, vielleicht sogar schon hier im Podcast oder so, dann Begriffe übernehme, die aber eigentlich in sich schon, ja, schon Fehler in sich tragen. Ich würde vielleicht nochmal auf einen anderen Aspekt gehen, den ich auch wichtig finde. Also ich finde, wenn wir so über Armut sprechen oder selbst bei den, ja, sagen wir mal, besser gemeinten Reportagen oder Artikeln oder was auch immer darüber, dann wird ja häufig sehr auf so extreme Formen der Armut geschaut. Also die auch wirklich ja wichtig sind. Also ich will das jetzt nicht negieren, dass das keine Rolle spielt oder so, aber da geht es zum Beispiel um Obdachlosigkeit, die ganz schweren psychischen Krisen stattbild, also was weiß ich, Psychotika, die brabbeln in der S-Bahn einanbetteln, häufig auch obdachlos. Oder diese Extremfälle. Und frage mich dann aber immer, ob das nicht auch schon die Funktion hat, bei dieser ganz offensichtlichen Form der Armut, auf diese normale Armut, die auch immer normaler wird, oder eigentlich fast schon bald die Mehrheit der Gesellschaft wirklich betrifft, ob das nicht dadurch auch verdeckt. Also ich habe so ein paar Zahlen rausgesucht, versucht das mal nicht zu lang zu machen. Ich komme von dir auch noch welche, aber hoffentlich. Ich habe zum Beispiel jetzt gelesen, dass fast die Hälfte aller Haushalte, 44% war mein letzter Stand, keine Rücklagen für monatlich erwartete Rechnungen von 1.200 Euro hat. Also da ist man ja schon mal schnell, ne? Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, eine Waschmaschine kostet auch schon 500, 600 Euro, wenn die neu ist, ne? So, also da wäre schon die Hälfte. Oder wenn irgendwie ein Unfall passiert oder ein Wasserschaden oder sowas, dann war's das schon. Also dann war's das wirklich schon. Also 44%, das ist jetzt nicht irgendwie ein kleiner Teil. Dann hier 41,2% der Alleinerziehenden sind armutsgefährdet nach den offiziellen Definitionen, wohlgemerkt. 9% aller Erwerbstätigen gelten als Working Poor, selbst nach bürgerlichen Statistiken. Vielleicht hast du auch noch größere Zahlen. Können wir auch mal drüber reden, was das jetzt heißt. Ne? Und das auch richtig heftig, wenn man weiß, dass wir eine alternde Gesellschaft auch sind. Über 20% jetzt schon der alleinlebenden Rentnerinnen verfügen über weniger als 1.000 Euro Rente im Monat. Das macht mich derart wütend, weil ich das sehe. Das finde ich absurd. Also das ist ich frage mich, ob man da nicht aufpassen muss, dass man nicht irgendwie nur über diese sichtbare Armut spricht, über die man auch sprechen sollte, so das Edge-Stadium oder ist jemand ganz am Boden, sondern vielleicht auch viel mehr darüber, wie nah viele auch entweder schon drin sind oder auch dran sind. Also ich frage mich dann immer, ja gut, wie viel Monate ohne Gehalt oder ohne ALG, was dann irgendwann auswirft, war auch schon mal in so einer Situation wegen der Krankheit so, ist man dann eigentlich entfernt. Also von diesem Offensichtlichen. Und trotzdem, das wäre auch so ein bisschen die Frage, aber antworte einfach, was du willst. Das ist ja auch so ein bisschen breiter das Thema. Ist meine Erfahrung, es will sich eigentlich niemand als arm bezeichnen oder es bezeichnet sich fast niemand als arm. So, vielleicht kannst du ein paar Gedanken ziehen. Ich glaube, die Frage von Berichterstattung lässt sich nicht ausklammern daraus. Also da machst du, glaube ich, schon einen Punkt. Ich sehe das auch so. Ich glaube, wir können sozusagen auf so Berichterstattung über Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit, über extreme Gewalt, die extreme Gewalt, die die Menschen wirklich der untersten 5% ökonomisch ausgesetzt sind. Wir können es uns nicht leisten, auf diese Geschichten und auf diese Fragen und auf diese Lebensrealitäten also zu verzichten. So, das heißt, wir brauchen die, denn nicht mehr instrumentell, sondern einfach uns selber zu sagen, okay, Obdachlose, Menschen, die auf der Straße leben, haben eine 30 Jahre geringere Lebenserwartung als der Rest der Bevölkerung. Männer sterben im Durchschnitt mit 49 oder ich glaube insgesamt, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall 49 ist eine Zahl, die ich da gelesen habe. Es gibt Millionen Leute, die nicht jeden zweiten Tag eine vollwertige Mahlzeit sich leisten können. Das ist nicht die Regel in dem Armutsbegriff, der sozusagen vorherrschend ist. Ne? Also da hast du recht. Das gibt nicht die durchschnittliche, ich möchte nicht sagen normal, aber die durchschnittliche Armutserfahrung wieder. Und das sorgt sicher dafür, dass Leute sagen, bei mir ist doch nicht so schlimm. Geht gerade nicht so gut, sollen wir es in unserer Familie auch führen, haben gesagt. Ne, läuft gerade nicht so gut oder schwierige Zeit oder so. Mhm. Aber schau mal, denen geht's viel schlechter. Schau mal, deine Klamotten sehen so und so aus. Ne? Das ist natürlich so eine Art internalisierter Armhass, internalisierter Klassismus, wie auch immer man es nennen mag. Ne? Ja. So. Ich glaube, wir können auf diese Beispiele nicht verzichten. Erstmal um uns, weil im tagtäglichen Stadtbild uns das ständig über den Weg läuft und dass wenn man sein Herz aufmacht und das mal allein lässt und das schaffe ich gar nicht immer, das geht auch wahrscheinlich gar nicht immer, dann müsste man eigentlich permanent sozusagen wütend sein oder heulen, weil es so krass ist. Also in meiner Kindheit, wenn ich Bahn gefahren bin, wurde ich einfach mal 2-3 Fahrten gar nicht angeschnurrt. Jetzt passiert das, wenn ich 10 Stationen fahre, in jeder Station einmal. Also diese Strecke hier, also genau. Weiß jetzt keiner, aber diese S-Bahn-Strecke, die ich eigentlich benutze, also mindestens 5-mal hin, mindestens 5-mal zurück, das ist normal geworden. Das ist wirklich groß. Ja. Und zu sehen, dass Leute viel, viel häufiger Gewalt erleben, wenn sie auf der Straße leben. Zu sehen, dass Leute viel häufiger sexuelle Gewalt erleben, wenn sie überaus gebeutet in irgendwelchen prekären Jobs sind, die Sprache nicht können und so. Da müssen wir als Linke immer hinschauen. Ich glaube aber, wo du einen Punkt machst, ist, dass diese exotisierende und skandalisierende Berichterstattung im Verhältnis proportional nicht stimmt. Ne, so, also Menschen, die arm sind, erfahren viel zu wenig davon, weil fast alles, was an Berichterstattung da ist, überspitzt, überzeichnet und Lebensrealitäten darstellt, die besonders drastisch sind. Also würde sicher helfen, würde man mehr sozusagen Anführungszeichen die durchschnittliche Armut covern. Ich glaube, das ist aber noch nicht der ganze Punkt, sondern ich glaube, das ist tatsächlich sogar von der Wirkmächtigkeit die kleinere Machtachse. Ich glaube, die größere Machtachse ist wirklich eine ideologische, die der industriellen Reservearmee und ihrer Funktion. Also es braucht im Kapitalismus, in dem wir sind, braucht 5 oder 10 oder 15% Leute, wahrscheinlich weniger, die eben nicht arbeitend, wobei ein Teil der Leute, die in Armut leben, ja arbeiten, aber die verarmt sind, auf die das Kapital erstens herunterspucken kann, ne, auf die, wo das Kapital sagen kann, schaut mal, mit dem das Kapital drohen kann, den prekär Arbeitenden, die nicht in Armut leben, denen zu sagen, schaut mal, das ist euer Schicksal, also akzeptiert deshalb beschissene Arbeitsbedingungen, das ist natürlich auch eine Binse, das ist jetzt kein super deeper Gedanke, sondern ne, das weiß man seit 200 Jahren. Ja. Es braucht diese ideologische Funktion, diese Menschen und ihre Schicksale als Androhung zu haben. Und da erfüllen die Medien natürlich eine Funktion, ne? Also gerade bürgerliche Medien, wie die Armut covern, ausstellen, objektifizieren und so weiter. Es hat natürlich eine ideologische Komponente, ne? Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Also einmal gibt es eine Funktion in der bürgerlichen Klassengesellschaft von Armutsbetroffenen. Und zweitens gibt es eine Streitkraft der Mitte. Ne? Also alle wollen Mitte sein. Wir sind immer noch in Europa in Europa ist Deutschland immer noch eine der größten Mittelschichten, Anführungszeichen. Ja. Auch wenn die seit 95 sinkt und fast alle, also die ist um 5-7% gesunken von 95 bis 2018 oder so. Je nach Modell gibt es, glaube ich, verschiedene Zahlen so und 4-6% sind nach unten gegangen, 1% ist reich geworden. Ja. Das heißt, sozusagen für eine Person, die aus der Mitte aufsteigt, steigen 5 Leute ab ja. Und werden arm. Genau, und ich glaube, dass wir sozusagen uns diese Funktion anschauen müssen und dass das Wirkmächtigere ist. Das heißt, ein Drittel der Menschen mit armem Leben wissen nicht, dass sie arm sind. Sie glauben, dass sie zur Mitte gehören, so wie wir das auch geglaubt haben und immer gesagt haben, also wenn ich von wir spreche, spreche ich von meiner Familie, da war kein Wissen von. Ich habe mit 30 das erste Mal gesagt, dass ich arm bin, da war ich schon gar nicht mehr arm. Ne? Also dass ich in Armut die meiste Zeit gelebt habe. Das heißt, das ist offenbar Wissen, das einen selbst stigmatisiert, das eigentlich nichts nützt, weil die vorherrschende Ideologie ist, wer arm ist, wir haben eine Leistungsideologie irgendwie, wer arm ist, ist selbst schuld, jeder ist seines Glückes Schmied und das bedeutet ja irgendwie nur, dass jeder da ist, wo er ist, aus gewissen Gründen. Ne? Wer besonders viel Geld verdient, ist besonders fleißig und so weiter. Ja. Und es fährt so ein, dass man selber sagt, ach ja, aber mir ist doch gar nicht so schlimm. So, ne? Also man will auch keine Aufsehen erregen und so. Ja. Und das ist schon Teil des Problems. Und auch hier muss man dann schauen, okay, wie kann man das Blatt wenden? Man muss natürlich dieses Narrativ, dass die Leute eben nicht Schuld haben, sondern dass es systemelle Gründe gibt, das muss man natürlich spielen. Das macht nun Linke auch, auch viele Linksliberale machen das. Gleichzeitig sehen wir, okay, der Erfolg stellt sich nicht so richtig ein. Also offenbar einfach nur, du hast nicht Schuld. Narrativ gibt dem armen Teil der ArbeiterInnenklasse nicht genügend Vertrauen, Stolz, was auch immer, dass sie sagen, ja, gut, let's do it, Klassenkampf, ne? Also, das reicht offenbar noch nicht. Okay. Gut. Ich würde mal springen zum Kernbereich, wobei, das alles nicht zu trennen ist, das gehört natürlich voll dazu. Also, was ziemlich klar ist, ich sage es jetzt nur noch mal der Vollständigkeit halber, das Robert-Koch-Institut hat ja das wieder zugemacht, auch vor einigen Jahren, da ist eindeutig belegt, selbst nach bürgerlichen Statistiken, dass Menschen mit sogenannten niedrigen sozioökonomischen Status ein 2- bis 3-faches höheres Risiko zum Beispiel zur Depression nach dem Studium tragen. Und da wird auch eigentlich ganz klar genannt, dass das auch angetrieben ist durch chronischen Existenzstress, durch soziale Ausgrenzung, durch unsichere Lebensverhältnisse. Und natürlich ist eigentlich auch unwiderlegbar, dass der sozioökonomische Status der Eltern ein entscheidender Faktor für die psychische Gesundheit ist. Also Kinder, die belastet und benachteiligt werden, da kann man eigentlich davon sprechen, dass da generationsübergreifend auch diese Verhaltens- oder Lebensmuster weitergegeben werden. Und es hat einfach auch viel mit Sozioökonomie zu tun und nicht nur mit Bindungs- und Verhaltensmustern, aber die hängen ja eben dann zusammen. Ja. Bei Kindern und Jugendlichen aus armen Familien ist das super krass. Oder habe ich gelesen, ein 4- bis 6-faches erhöhtes Risiko für psychische Auffälligkeiten. Das setzt sich alles vor. Aber was ich immer besonders entscheidend finde, das habe ich auch in einer anderen Folge, Marxismus und Psychologie, die ich mal gemacht habe. Die ich sehr gerne referiert. Ja, danke. Gerne auch mal nachhören. Eine der gefährlichsten Gruppen für Depressionen, weil wenn wir jetzt von so einem durchschnittlichen, von den normalen Depressionsbegriff ausgehen, sind alleinerziehende Mütter. Oh Wunder, das ist eine Personengruppe, die überdurchschnittlich wirklich häufig von Armut betroffen ist. Da stellt sich ja auch die Frage, inwiefern eigentlich dann rein psychotherapeutische Ansätze eigentlich sinnvoll sind. Dazu kommen wir ja noch zu dem Thema. Also ich könnte jetzt endlos weitermachen. Ich könnte jetzt darüber sprechen, welche Barrieren es eigentlich auch gibt, dabei sich Therapieplätze zu holen, dass es da natürlich einen riesigen Gap gibt, dass Privatpatienten 3 bis 4-mal schneller einen Therapieplatz bekommen oder mehr Hilfe, dass es 20 Wochen dauert, bis man, also ich glaube, sogar eigentlich noch länger, ehrlich gesagt, das kommt mir die Zahl ein bisschen niedrig vor, einen Therapieplatz zu bekommen. So startet es da jedenfalls. Und eben auch die Wohnungsfrage, über die du eben gesprochen hast. Ne? Zu den Inhalten von Psychotherapie kommen wir noch mal, dann spielt die Wohnungsfrage ja auch eine Rolle. Ne? Also so nach dem Motto, ich mache mal eine Achtsamkeitsübung. In einer Bestimmten Hochhaus-Psychologe und so. Du, Obdachloser, hast du mal über Yoga nachgedacht. Genau, auch noch mal Yoga. Genau, bevor ich etwas referiere, und von dir kommt ja sicher auch was, frage ich mich schon erstmal, man liest das alles so erschlagen von diesen Zahlen. Ja, was heißt das eigentlich jetzt für uns Kommunisten und Sozialisten? Wir haben ja auch alle Genossen, Freunde, Leute in der Familie, sind selber betroffen, und haben mit dem Thema psychiatrische Erkrankungen oder psychische Phänomene zu tun. Und es reicht halt eigentlich auch nicht zu sagen, ja, muss halt ein bisschen mehr Klassenkampf machen. Frag mich erstmal, was heißt das? Dann vielleicht das doch noch ergänzen. Ja, erstmal muss man, glaube ich, so konstatieren, Gesundheit im Kapitalismus ist eine Ware, ne? So. Ja. Das ist erstmal der Ausgangspunkt. Aber was ziehen wir jetzt daraus für Schlüsse? Ich glaube, Genau, dieses jetzt kopflose, okay, wir müssen mehr Klassenkampf, mehr wie Revolution machen. Ja und nein, ne? Also ich glaube, man ist so doppelt, wie sagt man, doppelt strategiemäßig vorgehen. Also auf einer zeitlichen Ebene, ne? Also einmal sozusagen den Freunden, Genossinnen eben sagen, ja, das wird deiner Psyche jetzt nicht helfen, dass ich dir verspreche, wenn wir uns alle anstrengen, dann sieht die Welt in 30 Jahren schon ganz anders aus. Sehr beruhigend. Die man in der depressiven Episode jetzt nicht mega weiter. Kann vielleicht ein Fenster aufmachen, aber vielleicht ist hinter dem Fenster immer noch gewölkt sozusagen. So. Das heißt, irgendwie, natürlich kann man sich fragen, stellen über Zugänglichkeit und so weiter. Natürlich kann man irgendwie schauen, wie man mehr Leute aus der arbeitenden Klasse in solche Berufe bekommt. Natürlich kann man hoffen, dass die dann auch irgendwie aus diesem Standpunkt irgendwie oder was auch immer das ist, aus dieser sozialen Situiertheit, der sie dann durch den Beruf des Therapeuten in aller Regel sofort entstiegen sind, dass sie da was mit rübernehmen und versuchen ein bisschen ja, korrekter zu sein, politisch ein bisschen aufgeklärter. Ich hätte da Zweifel, also es gibt so ein paar Gründe, die einem darauf hindeuten lassen, dass so bei Therapeutinnen, weiß ich es nicht, aber insgesamt, dass AufsteigerInnen, ich habe große Schwierigkeiten mit diesem Wort und mit diesem Konzept, fühle mich da auch nicht gemeint mit, aber ich glaube, es liegt wohl AufsteigerInnen, auch wenn es immer viel weniger sind, als man es gerne hätte. Es gibt so gewisse Indizien dafür, dass die so ein bisschen progressiver sind als der Durchschnitt. Aber ob das jetzt sozusagen, dass uns unseren Leuten in unseren Umfeldern hilft, hätte ich jetzt Fragen daran. Also ich glaube, das Schlechteste, was wir machen können, ist zu sagen, ja, wir lassen alles stehen und liegen, Psychotherapie, bürgerlicher Müll, weiter. Und dann ist vielleicht so eine Frage der Verinnerungstheorie oder so. Da bin ich kein Fan von. Aber ich glaube, und da wirst du viel besser dich auskennen mit, und dann wäre ich auch interessiert, wie du darüber denkst, dass wir einfach, wenn wir die Zahlen sehen, wie viele Leute, wenn sie denn eine Therapie machen, da überhaupt gar nicht davon berichten, dass sie einen Fortschritt machen, sondern sagen, ah, okay, weiß nicht, ob mir das jetzt geholfen hat. Wenn wir dann sehen, wie viele Leute auf so einen Platz warten und dann diese Wahrscheinlichkeit denken, mitdenken, dass, keine Ahnung, was für Zahlen war es, auch ein Drittel oder fast die Hälfte der Leute irgendwie sagt, weiß ich nicht, ob mich das nach vorne gebracht hat, dann können wir sagen, okay, das ist so dysfunktional, das ist offenbar nicht, auf jeden Fall nicht der alleinige Weg, ne? Also die Leute einfach in die Therapie zu schicken. Ich habe mal so ein bisschen gottlose Kolumnenfolge gemacht, irgendwie, die war so ein bisschen so nach der Idee, es gibt doch so Wohnberechtigungsscheine, sowas bräuchte es, was Therapie angeht, für Leute, die in Armut leben, ne? So, Vorfahrt vor irgendwelchen Antonias und Leonhards, die auf irgendwelchen Elite-Gymnasium waren und deren Katze gestorben ist und die jetzt die schwierige, ich polemisiere jetzt absichtlich ein bisschen, ne? Ja, deren Katze gestorben ist und die eine schwierige Lebensphase dadurch hat. Retreat ausgerutscht. Genau. So, warum sage ich, dass die gottlos ist? Weil das natürlich irgendwie beinhart reformistisch ist, ne? So, man spricht ja auch in der Psychologie von Leuten, die therapiefähig sind und nicht therapiefähig sind. Es fliegen ja auch Leute aus Kliniken, wenn die da nicht kompatibel sind. Dann könnte man jetzt immer die Frage stellen, die so ein bisschen korinthkackerisch ist, aber so therapiefähig in welcher Gesellschaft, in welchem Gesundheitssystem und so, ne? So genau solche Worte gibt es auch für Streetwork und für alle sozialen Berufe. Wer ist wohnfähig und wer ist nicht wohnfähig, wer ist therapiefähig und so. Da kann man Fragen dann formulieren. Das heißt, wir müssen irgendwie auf eine Art und Weise als Sozialistinnen und Kommunistinnen dafür kämpfen, dass die Zugänge sich verbessern, dass sozusagen die Fragen von Gesundheitsversorgung, von auch der Versorgung psychisch Kranker, dass die nicht weiter neoliberalisiert werden, dass die Krankenkassen nicht ihre Budgets ausgeben in Therapie-Apps, die formal die Funktion haben aus deren Sicht, die Zeit zum Therapieplatz zu überbrücken, die in Wahrheit aber die Funktion haben, die Leute von kostenintensiven Therapien fernzuhalten. Das wird's. Das müssen wir negieren, da müssen wir sozusagen Aufklärung machen und sagen, okay, das ist nicht der Weg, sondern schon Gesundheitsversorgung für alle, wohl wissend, dass das die kleine Machtachse ist, dass es eine kleine Machtachse ist und die große Machtachse ist, die ganzen Krankenkassen und diese ganze Logik der Neoliberalisierung des Gesundheitssystems ist natürlich in einer Zeit, in der die Akteure so in dem Zustand und in der Phase des Kapitalismus, es ist gar nicht so einfach, das wieder zurückzudrehen, sozusagen. Also ich glaube, die große Macht hatte ist tatsächlich irgendwie zu sagen, wie viel meiner Zeit verwende ich für Reformismus und wie viel meiner Zeit verwende ich dafür, zu sagen, die Dinge, wie sie sind, sind quasi nicht rettbar. Nicht, dass es nicht noch schlechtere Systeme gäbe oder sowas. Nicht, dass wir schon ganz unten im Elend angekommen sind. Aber die ganze Versuchsanordnung, also dieses Rezept, aus dem diese Gesellschaft gebaut ist, so wie sie ist, das versorgt Menschen und die Gesellschaft regelmäßig mit Krisen, mit Sollbruchstellen und auch wirklich Sollbruchstellen. Also da soll das System kollabieren, ist es gar nicht anders ausgelegt. Ne? Also das Grundgesetz und die Würdebegriffe, 10, 20 Millionen Leute profitieren nicht sehr doll davon, dass im Grundgesetz irgendwas von Würde und so weiter steht. Das heißt, wir müssen die liberale Ordnung, die wir haben, ernst nehmen und sagen, ist egal, was die aus Papier schreiben, Status ist, was jetzt gerade abgeht und der Staat und dieses Wirtschaftssystem für Krieg gegen weite Teile der Bevölkerung und natürlich brauchen wir wie im Krieg normales Lazarett. Also wir können jetzt nicht sagen, wir lassen alle Leute sterben. Natürlich müssen wir uns auf der Lazarettebene, sage ich jetzt mal sozusagen, irgendwie hervortun und sagen, wie kann man es besser machen, wie kann man dieser großen Machtachse was entgegensetzen. Aber die große Runde, wenn wir nicht immer wieder nur fürs Lazarett kämpfen wollen, dann müssen wir mehr Klassenkampf machen. Daran führt kein Weg vorbei. Und wie das aussehen soll, dann muss ich abgeben dann an Leute, die mehr Ahnung haben als ich. Ja? Weil dafür bin ich selber sozusagen zu sehr am Anfang, obwohl 37 zu sehr am Anfang meiner Politisierung und bin dann auch nicht der Erfahrene, der Leute mitnehmen kann und den auf die richtige Route schicken kann, sondern such selber an der Leute. Ist nicht zu spät. Ich glaube, Fidel Castro ist auch erst mit über 30 so richtig gekommen. Okay, korrekt. Ich bin nicht am Anfang. Auch mal angemessen, man vielleicht zu machen. Danke, genau. Arbeiterführer und Kinder. Ja, also da bin ich auch direkt angesprochen, hast du ja natürlich jetzt auch keine, es wäre erstaunlich, wenn ich jetzt so einen Masterplan jetzt hier präsentieren würde. Im Prinzip, geht das in eine ähnliche Richtung. Ich meine, wir sind ja auch nicht gegen irgendwie konkrete Reformvorschläge, wohl gegen Reformismus, aber nicht gegen Reformvorschläge, ist ja schon ein bisschen was anderes in der Strategie. Und genauso wie wir natürlich wissen, dass das Gesundheitssystem allgemein auch bei den somatischen Erkrankungen brutal durchökonomisiert ist und da teilweise auch nur Dinge verarztet werden, die gar nicht entstehen müssten, wenn die Arbeits- und Lebensbedingungen nicht so wären. Also jedenfalls zum Teil, nicht das Binnensitzdienst, wie sie immer krempelt. Aber es ist ja schon so, dass da auch vieles versorgt wird, was die direkte Folge ist von diesen Lebensbedingungen. Und trotzdem würden wir ja nicht sagen, ist ja alles Quatsch mit den Notaufnahmen oder so, kann man gleich, sondern wir würden ja immer sagen, brauchen eine bessere Versorgung hier und jetzt und hätten trotzdem als Marxisten die Strategie und das Wissen, dass manche Widersprüche hier in diesem Rahmen nicht gelöst werden können. Trotzdem sind das eine Verbesserung des Kräfteverhältnisses. Ne? So. Und ich glaube, da müssen wir sozusagen mehr nach außen gehen und das sozusagen im, also wenn wir sagen, wir machen Polykliniken, wenn wir sagen, wir machen Gesundheitsversorgung für alle. Das ist nicht die Lösung, das ist genau, dann muss immer sozusagen ein Teil dieser Logik müsste rein theoretisch, so denke ich, immer sein. Und Leute, das ganze System, das System heißt Kapitalismus. Wir werden den Karren in dieser Gesundheitsversorgung nicht wieder auf die Straße bringen. Wir versuchen, in kleinen Dingen besser zu machen. Aber es gibt andere Gesellschaftsformen, in denen es ist sehr wohl möglich. Und wir und ganz viele andere Leute versuchen kohärent in einer Strategie zu arbeiten, wie wir diese Gesellschaft grundlegend demokratisieren können. Und da sehe ich so ein bisschen sozusagen so Nachholbedarf. Ne? Also nicht nur fixen sozusagen, sondern auch gleichzeitig sagen, nee, ich fix als Kommunistin oder als Sozialistin. Das ist natürlich in vielen Berufen sofort schwierig. Diese Sache gibt es natürlich auch. Aber trotzdem, ich meine, das ist ja in der Agitation fast immer so ein bisschen die Gretchenfrage bei fast allen Forderungen nach Verbesserung. Und da will ich über das Thema reden in dem Bereich. Natürlich bin ich dafür, dass es mehr Therapie tatsächlich erstmal gibt. Wobei, wir kommen noch mal ein bisschen tiefer rein, ne? Also, können wir auch, ja, genau. Aber erstmal würde ich sagen, ohne jetzt zu tief einzusteigen, das können wir noch ein bisschen machen gleich, schon sagen, dass es natürlich wichtig ist, dass es mehr Kliniken mit längeren Zeiten, mit mehr Freiraum für die Menschen, mit besserem Personal. Lohn und Kämpfe nach Arbeitsbedingungen gehört allerdings auch rein, weil die ganzen Kliniken und so und auch soziale Einrichtungen sind auch komplett durchökonomisiert und von Kürzungen betroffen. Also der Kampf der Mitarbeiter für ihre Arbeitsbedingungen hängt eng zusammen mit solchen Forderungen. Das sind alles Kämpfe, wo ich sagen würde, ist richtig, unterstütze ich. Und trotzdem muss man immer dazu sagen, wir kriegen die strukturellen Ursachen im Rahmen dieses Systems. Und was dieses System ist, darüber haben wir viel Folgen gemacht, aber kann man alle nochmal nachhören. Wir kriegen sie hier nicht gelöst. Und trotzdem wäre es natürlich fahrlässig, sie zu tun, als gäbe es keine qualitativen Unterschiede. Genau wie es in Zeiten von Sozialabbau gab, gab es ja auch Zeiten, wo teilweise soziale Fortschritte in manchen Bereichen erkennt sind. Mhm. Nur den grundlegenden Widerspruch, den kriegt man halt nicht gelöst. Also ich finde es schon wichtig, obwohl wie einer, klar, muss man immer nachdenken über Paragraphenzeilen für Therapie oder so, aber grundsätzlich das Ansinnen da drin, so, das ist ja erstmal wichtig, das wollte ich schon sagen, so. Gleichzeitig nicht nur ein Fixieren auf Psychotherapie, das wäre mir auch wichtig da drin, denn für viele Probleme ist Psychotherapie einfach nicht die Lösung. Mag vielleicht ein bisschen merkwürdig sein, dass es von mir kommt, dass ich das sage, aber sehe ich schon so. Finde ich damit, dass es geht, du spielst natürlich auch diese Logik an, dass alle Leute in dem Gewerk natürlich irgendwie die Logik gerade bewerkt, wie die wollen, dass mehr Leute Psychotherapie machen. Wenn ich Banker bin, dann will ich, dass mehr Leute irgendwie, keine Ahnung, was. Ihr Geld auf jemanden. Ne, genau so. Das ist natürlich klar, aber eigentlich verrät es ja irgendwie, dass du sowieso das Verhältnis zur Wirklichkeit hast. Denn das unterschätzen ja die meisten Gewerke, dass ihre Wirkmächtigkeit eigentlich gar nicht so groß ist. Ne? Zum Beispiel beim Bildungssektor. Bildung an alle und so wird immer so eine Meme verwendet, so im Sinne von, wir kippen den Leuten einmal mehr Bildung in die Hirne, gar nicht davon aus, da gar nicht die Frage aufmachend, warum das überhaupt nicht bisher passiert und ob es vielleicht eine Sinnhaftigkeit dahinter gibt, wie es jetzt gerade gemacht wird. Und dann, ja, Bildung ist einfach das Heil und dann wird alles gut. Und Leute, die irgendwie fähig sind, in der Bildungsarbeit oder Bildungswissenschaftler, die sagen auch, also wenn das vernünftige Leute sind, und dann müssen sie noch nicht mal politisch 100% auf der richtigen Seite stehen, aber dann sagen die auch, ja Leute, ihr wollt da was von Bildung, was Bildung mal leisten kann. Der Fehler liegt schon woanders und wir können ein bisschen ausgleichen und auch besser als andere Gewerke, aber halt. Und wir sind nicht gegen die Gewerke an sich, wobei es sicher auch welche gibt, wo man sagt, weiß ich nicht, kann man abschaffen, aber irgendwie, und trotzdem ist das nicht die Lösung, ne? Ja. War jetzt kleiner Punkt, den ich groß gemacht habe, aber voll raus. Ja, das ist, glaube ich, nicht unwichtig. Ich dachte auch gerade, bevor wir uns immer so drüber reden, wir verzetteln uns so ein bisschen, aber ich glaube noch, es ist interessant für Hörer irgendwie so, das, was mir auffällt, so im Sozialarbeitsbereich ist, dass es da zunehmend so eine Tendenz gibt, immer mehr so Lotsenstellen zu schaffen. Und damit ist gemeint sowas wie jemand, der so die Hilfen bündelt, im Sinne von Beratungsstelle und Leuten sagt, mit dem Problem geht dahin, mit dem Problem dahin. Und dahinter steckt so ein bisschen die Idee, naja, viele Leute wissen auch nicht, was es gibt. Und da würde ich auch sagen, ja, das stimmt. Also der Befund ist ja auch wichtig. Das ist ja auch gesagt, dass Leute in den Hilfen, die auch alle von Sozialabbau übrigens getroffen sind, die es gibt, dass da Betroffene teilweise nicht wissen, wie stelle ich einen Antrag, was mache ich. Und trotzdem ist diese Forderung oder diese Funktion auch gleichzeitig ein bisschen vergiftet, weil es geht eben nicht nur darum, dass Leute irgendwie irgendwas nicht wissen. So, es geht auch darum, dass das es geht da um Mangelverwaltung und teilweise auch Effizienzsteigerung. Man sagt, es muss alles gebündelt werden, gibt es Italienstrukturen und diese ganzen komischen neoliberalen Aussagen und so. Das ist, darf ich das Edgy Talking Point aufmachen, den ich gar nicht so krass begründen kann, aber wo ich mir quasi sicher bin, dass er stimmt. Der sieht voll. Was kommt jetzt? Oh Gott, bitte nicht zu nah. Hast du mal überlegt, ob alles vielleicht. Nein, zwar. Ja, du hast dich benannt, die Wissensvermittlung sozusagen ist tatsächlich ein Problem. Sie wird nur sozusagen viel größer gemacht, als sie ist, glaube ich. Denn du hast auch schon gesagt, ich habe mal eine sozusagen der renommiertesten Ungleichheitsforscherin zur Zeit, die habe ich neulich auf einem Podium getroffen und ich habe sie gefragt, würden alle Leute gleichzeitig, würden alle Hilfen, die es gibt über 300 Hilfen sozusagen, Wohngeld und so weiter und so fort, Familienhilfen und so, würden die alle in vollem Maße, also so wie der Bedarf da ist, alle abgerufen werden, was würde passieren? Die Person meinte, die könnten gar nicht ausgezahlt werden. Also, das heißt, ich glaube, es gibt noch eine größere Wirkmacht, die hinter diesem Unwissen ist, und hinter dieser sozusagen mangelhaften Wissensvermittlung. Und das wollen auch viele Linksliberale und viele Antidiskriminierungsleute nicht sehen oder beziehungsweise beschäftigen sich kaum damit, ist diese große Rückzugsbewegung vieler Menschen, dass sie sagen, Staat, halt dein Maul. Mhm. Also sie sagen das nicht, aber sie handeln so. Das heißt, die Erfahrung gibt es eigentlich coercend wird, ganz im Gegenteil. Genau. Keine Stadt eher als jemand, der nochmal 10 Euro hier abzieht und so, ne? Und genau, und nicht nur nicht geholfen, sondern wo man so Olivier geht zum Briefkasten, sieht, Lesungsförderung ist da und denkt, der Staat will mir wieder eine reindrücken. Das denke ich nicht einfach so, sondern weil er es mein ganzes Leben lang gemacht hat. Ja. Und so musst du davon ausgehen, dass die Leute sagen, mit dem Staat will ich gar nichts zu tun haben, denn wenn er mich anspricht, dann nur negativ. Und so. Das heißt, ich glaube, das ist die wirkmächtigere Kategorie. Natürlich gibt es einen Teil von bestimmt 2, 5, 10, 12, 15%, die besser erreichbar wären, wenn sie mehr darum wüssten, wenn es in den Stadtteilen besseres Quartiersmanagement gäbe, wenn es aussuchende Sozialarbeit und so weiter geben würde. Ne? Geschenkt. Man könnte mehr Leute erreichen, aber ich glaube, die große Achse sozusagen, seine Achse des, also wo man, wo wir richtig von betroffenen Personen richtig 30, 40% wahrscheinlich erzählen oder noch mehr sogar, wo wir richtig über Millionen Fälle reden, sind Leute, die sagen, wisst ihr was, ich komme schon irgendwie über die Runden, lass mich mal, denn wenn ich einen Brief bekomme, kriege ich gleich Migräne, so, ne? Genau. Und das ist der große Punkt. Ich kenne auch genügend Leute, die wissen um Hilfen und beantragen sie nicht, weil diese ganze, da ist auch so viel dran hängt und das ist auch nicht, aus meiner Sicht überhaupt nicht irrational, weil es ist eine reale Erfahrung und die Erfahrung wird auch immer wieder bedient, ne? Man muss ja ständig irgendwie Nachweise da abliefern und möglicherweise was zurückzahlen oder keine Ahnung, irgendwie so, also was es da nicht alles für Details gibt. Ja, aber guter Punkt nochmal. Vielleicht nochmal zu etwas, was hast du eben schon angedeutet. Ich würde jetzt nochmal was sagen. Das ist das Thema, was sind Therapeuten und Therapeutinnen eigentlich für Menschen? Ja, sag du es. Ja, was man auf jeden Fall sagen muss, Therapeutinnen selbst kommen überdurchschnittlich häufig aus akademischen und ökonomischen gesicherten Mittelschichtsmilieus. Ich würde sogar sagen, Oberschichtsmilieus. Also da ist schon in der Regel irgendwie ein bisschen Geld da oder jedenfalls im Background. Therapeuten sind meist weiblich. Das mag jetzt vielleicht nicht das größte Problem sein, wobei spielt auch eine Rolle. Aber entscheidender sind, wie gesagt, meist eher wohlhabend, meist mit sehr gutem Abitur. Da muss man wissen, eine Psychotherapieausbildung kostet teils 10.000 Euro und das muss man sich leisten können, ne? Und das sind deswegen also häufig auch Leute mit Eltern, die entweder Geld haben oder irgendwo aus gewissen Familienmilieus kommen. Und tatsächlich führt dies oft zu einem unbewussten Matching mit ähnlichen Klienten, wenn die dann später tätig sind. Und das muss nicht mal böse gemeint sein, sondern das passiert dann mehr oder weniger unbewusst. Man sucht nach Ähnlichkeit aus. Das kann natürlich gleichzeitig zum Ausschluss anderer führen. Und es gibt dann halt oft auch wenig intuitives Verständnis für prekäre Lebensrealitäten wie Armut oder existenzielle Unsicherheit. Also ist tatsächlich so, dass dieses Verständnis für soziale Problemlagen in diesem Milieu oft nicht sonderlich ausgeprägt ist. Also ich rede jetzt von ganz pragmatischen Problemen, wie zum Beispiel, dass ein Patient sich die Fahrkarte zur Praxis nicht leisten kann oder die Achtsamkeitsübung im engen Wohnraum nicht umsetzen kann. Ich meine, in so eine Übung kann man vielleicht machen, wenn mal 2 Stunden keiner in dein Zimmer kommt, wenn du mehrere hast und im Hinterhof nicht gerade ein Polizeieinsatz ist oder man nicht die Nachbarn durch die Wände hört, wie das teilweise sein kann. Und dann ist es so, dass der Zugang zum System selbst strukturell hindernisreich ist. Also von langen Therapiewartezeiten wissen wir alle, Bürokratiekenntnisse müssen da sein, um das zu durchstehen, einen Therapieplatz bekommen. Und für Menschen in unsicheren und zeitlich gebundenen Lebenssituationen ist das wahnsinnig schwer zu überwinden. Ich weiß allerdings von dir, dass du so Vorschläge wie wir brauchen mehr Therapeutinnen aus der Arbeiterklasse eher skeptisch siehst. Da wollte ich mal fragen, warum eigentlich? Oder willst du sagen, nee doch, das ist ein Vorschlag, das kann man durchaus fordern? Ja, man kann das, klar, man kann alles fordern. Ich fordere nicht von geil. Mehr Therapie für mich. Ja. Ich frage mich einfach nur, wie umsetzbar das ist, ne? Also wie bringt man das auf die, also wer bringt es auf die Straße und wie bringt man das auf die Straße, ne? Also man müsste ja irgendwie, und was ist das eigentlich für eine politische Idee, dahinter steht? Eigentlich eine Idee der Repräsentation, ne? Also eine liberale Idee, nicht fundamental Opposition dagegen. Denn ich habe schon gesagt, man weiß es zum Beispiel auch so ein paar so internationalen Zahlen, weiß man das, was Politik angeht, ne? Also wir haben natürlich sozusagen Gerhard Schröder als leuchtendes Gegenbeispiel vom woken Arbeiterführer, der selber aus der Arbeiterklasse kommt und wie, glaube ich, kein Politiker vor. Und vielleicht jetzt März macht ihn, glaube ich, also die Hartz-IV-Reformen sind ja schon der krasseste Antidruck im Sozialstaat gewesen. Bis jetzt, ne? März macht es, glaube ich, jetzt will es noch toppen. Genau, also womöglich wird endlich März getoppt, aber davor könnte man so über einen Zeitraum 40, 50 Jahre irgendwie konstatieren, niemand hat die Arbeiterklasse Dollar geknechtet als Gerhard Schröder. Und der kommt auf den kleinsten Verhältnissen. Genau. Allen Bundeskanzlern, ne? Ja. Damit haben wir jetzt alles erklärt. Nein, das natürlich nicht, aber also es gibt so ein paar Zahlen, die so ein bisschen darauf hindeuten, dass Leute zumindest in anderen, bei der Therapie weiß ich es nicht, zumindest in anderen Bereichen, in der Politik, auch in der Wirtschaft, glaube ich, teilweise, dass Leute so ein bisschen fairer sind. Da reden wir wirklich über Promillegröße, ne? Wie weit das jetzt groß hilft, weiß ich nicht. Ich glaube, ich interessiere mich für, ich klinge jetzt so ein bisschen so, wie so neoliberaler Dude, so für Effektivität. Ich denke mir, effektiver ist, anstatt jetzt so Förderprogramme zu machen, die mehr Working Class People in die Therapie bringen, wogegen ich explizit nichts habe, was ich begrüße, ist wahrscheinlich die versuchen, das ist jetzt schon Reformebene, versuchen, die Leute bei ihrem Berufsethos zu packen und zu sagen, ey, nur weil ihr Lebensrealitäten und Unterdrückungsmechanismen nicht kennt, heißt es nicht, dass ihr damit durchkommt. Ne? Also man muss an Journalistinnen, auch an bürgerliche Journalistinnen, man muss auch an bürgerliche Therapeutinnen schon irgendwie eine Erwartungshaltung entwickeln, die sagt, okay, du bist nicht schwarz, du bist nicht das und das, aber schaff dir halt von einer professionellen Ebene, du wirst nie, wenn du nicht in der Armut aufgewachsen wirst, wirst du nie wissen, wie sich das anfühlt. Mhm. Aber schaff dir halt dafür, schaff dir halt so viel Wissen drauf, dass du daraus ein Handwerkzeug entwickelst, was die Lebensrealitäten, was den der Komplexität der Probleme wenigstens ansatzweise gerecht wird. Mhm. Und da glaube ich, darunter würde ich es nicht machen. Das ist auch naiv und wird auch jetzt nicht zu viel führen. Aber ich hab so satt, diese liberalen Diskurse. Identitätspolitik ist es ja auch ein Stück weit, ne? Genau, weil ich ja denke, nein, damit entlastet man diese ganzen bürgerlichen Leute, die alle eine gute Zeit haben wollen in ihren Jobs. 10% Arbeiter haben wir jetzt auch, ne? Also nimmt mal halt auch einen scheiß Beruf ernst. Und jetzt könnte man natürlich vielerweise sagen, ja gut, ein bürgerlicher Journalist nimmt seinen Beruf verdammt ernst, indem er die ganze Zeit aus der Arbeiterklasse einschlägt. Könnte ich jetzt auch nicht so gut widersprechen. Aber eigentlich sozusagen könnte man auch sagen, wenn man jetzt keine riesigen politischen Begriffe von der Gemachtheit der Welt hat, wenn da ein 45-jähriger Fernfahrer vor einem ist, der seit 30 Jahren raucht, wenn er 45 ist, gar nicht so ganz unüblich, und 50 Zigaretten am Tag raucht, weil er in seinem Cockpit rauchen darf und aus Versehen den Weg in die Therapie gefunden hat, weil er eine unerklärliche Traurigkeit hat, weil seine Frau ihn verlassen hat. Ich erfinde das jetzt alles, ne? Mhm. Und wenn gleichzeitig eine BWL-Studierende reinkommt, die aus irgendwelchen okayen, gar nicht mal hochbürgerlichen Kontexten kommt, aber die ein gewisses Reflexionsvermögen hat, dann suche ich mir, egal aus welcher Klasse ich komme als Therapeut, wahrscheinlich die Person aus, wo ich denke, die kriege ich leichter vom Fleck. Das ist nicht zu bestreiten, weil die Bedingungen sind ja auch für die richtig viel Therapeuten auch manchmal nicht leicht, ne? Genau, und Anträge schreiben und so weiter. Und wenn ich wenn ich schon antizipieren kann in den ersten drei Gesprächen, dass ich erfinde jetzt diesen Fernfahrer, ne? Den gibt es wahrscheinlich nicht, aber dass ich diesen Fernfahrer erst 1,5 Jahre lang überhaupt dazu kriegen muss, dass er anerkennt, dass er ein Problem hat, das größer ist, als dass er irgendwie traurig ist, sondern dass es einen Grund für seine Trauer gibt und so weiter und so fort. Wenn ich also weiß, da kommen jetzt 3 Jahre Arbeit auf mich zu und das wird mein Gesellenschritt sozusagen, den wieder heil zu bekommen oder den wieder so fit zu machen. Und ich denke, in der Zeit kann ich 4 Antonias durch die Therapie bringen. also ich, mir würde es auch schwer fallen, dafür zu argumentieren. Aber man muss sozusagen sagen, okay, was soll dieser Beruf? Und wenn dieser Beruf soll, Leute mit wenigen Problemen dazu helfen, wieder gutes Geld zu verdienen, dann ist es scheiße. Aber wenn dieser Beruf, ne, sagen soll, wir müssen Leute, die wirklich in ihrem eigenen Leben nicht klarkommen, weil die so unterlegen sind vielen gesellschaftlichen und auch gesundheitlichen Dingen, wir müssen den Leuten, denen es am schlechtesten geht, unbedingt helfen, wofür ich sehr wäre, dass Leute diese Art von Berufsethos haben, dass sie sagen, ah, okay, ich bin nicht Therapeut geworden, um mir eine gute Zeit zu machen und vor allen Dingen irgendwie meine eigene Selbstwirksamkeit zu bespielen und zu sagen, ah, in dem letzten Jahr habe ich 8 Leute durchgebracht, die haben jetzt wieder eine richtig gute Zeit, habe ich geil gemacht, sondern dann müsste man sagen, nee, ich bin Therapeut, weil ich sage, ich will Leute wieder aufbauen, die sonst vielleicht ihren Alltag nicht wuppen können. Ne? So, das ist jetzt aber natürlich so, kann ich jetzt gar nicht so krass politisch oder so, sondern mehr so ein persönliches Ding, dass ich denke, wir können bei dieser Diversitätsdebatte, ich bin da gar nicht gegen, aber wir können, das wird häufig als Argument benutzt, zu sagen, ja, da müssen wir ein bisschen Förderprogramm machen, aber das wird auch als Bequemlichkeit benutzt von Leuten, die sagen, ja, was kann ich als Hetero-Cis-Typ wohlhabend aufgewachsen denn wissen? Ja, natürlich weißt du nicht, wie sich das anfühlt, aber schaff's dir halt auf, Bruder. So, ne? Also ja, ich glaube auch, es gibt auch genügend Beispiele, dass wir sehr fortschrittliche Menschen kennengelernt, die sehr wohl ganz anders gelebt haben oder immer noch ganz anders leben und trotzdem eine vernünftige, also geht ja generell, ne? Trotzdem, ne? Friedrich Engels ist ja das erste Beispiel sozusagen, aber trotzdem eine sehr vernünftige Position einnehmen können und auch auf der Ebene der Beziehungsarbeit vielleicht manches nicht instinktiv versteht, so, aber natürlich kann man es auch lernen, so, ne? Und da kann man Friedrich Engels auch verzeihen in seinen Paternalismus, den er in seinem, man muss ihm einiges verzeihen, glaube ich, in seinem Fall. Ja, ich weiß gar nicht, wie man über den Scheiß, wo er über die Lage der arbeitenden Klasse, so, da hat er schlägt sehr viel Paternalismus, sehr viel so, auch so, teilweise verächtlich machen von Arno drin, aber trotzdem sein Anliegen musst du ja betonen, ne? Und genauso muss man sozusagen von den Leuten das Anliegen betonen. Und da denke ich halt auch selber als Patient, ne? Denke ich halt so, lieber habe ich eine Therapeutin, lieber habe ich überhaupt eine Therapeutin, und dann eine, wo ich sage, boah, da hat sie einen komischen Begriff benutzt, dann sage ich ihr das und sage, warum ich damit ein Problem habe. Natürlich, wenn sie dann nicht lernen, wenn sie sich absichtlich der Arschloch ist, dann würde ich eine andere Entscheidung treffen. Aber lieber habe ich halt Leute, die irgendwie eine Kleinigkeit falsch machen und dann weiß ich aber, okay, effektiv bleibe ich in dieser Therapie, anstatt einen neuen Therapieplatz zu suchen, wo es wieder 10 Monate dauert. Dann bleibe ich da und verzeihe irgendwas und sage denen halt, irgendwas passt mir nicht. Ne? So, also lieber kämpfen sozusagen dann in der Therapie. Das ist mein eigener Zugang. Und umgekehrt gilt natürlich auch, wenn man beim Engels Beispiel war, es hätte genauso gut sein können, dass wenn man irgendjemand aus, also ein bisschen absurd das Beispiel jetzt, aber aus Engels Fabrik, die er da auch beschrieben hat, oder von den Fabriken, wenn man den jetzt gefördert hätte und zum Philosophen gemacht hätte, ist auch überhaupt nicht umgekehrt gesagt, dass der jetzt witzig einfach geworden ist. Kann auch sein, dass der, wie es häufig auch passiert, ne, als Aufsteiger sozusagen seine Klasse hinter sich gelassen hätte und zum Ausbeuter geworden ist. Also das Argument alleine bringt in beide Richtungen gar nichts, glaube ich. So, ne? Und trotzdem, glaube ich, würde es der Psychotherapie jetzt nicht schaden, wenn es jetzt nicht nur 1-0er-Lenas wären, wenn ich jetzt alles brauche, finde ich. Sehr viele nette Lenas, also so ist es nicht gemacht. So. Ja, genau. Okay, ich würde jetzt gerne noch auf einen Aspekt hinaus, auf den man immer wiederkommt, wenn man so ja unter, sag mal, kritischen Therapeuten diskutiert. Ich habe dir auch als Ausgangspunkt irgendwie die Fragestellung in meiner Folge Marxismus und Psychologie genommen. Das ist halt ein häufiger Streitpunkt. Zwischen Leuten, die sich dann progressiv dem Thema nähern, sollten wir eigentlich fordern, dass es vor allem mehr Therapie und Sozialarbeit für alle bräuchte oder geben sollte, oder ob Psychotherapie und soziale Arbeit nicht häufig selbst Teil des Problems sind. Also natürlich gibt es auch Positionen zwischen diesen Polen, aber was man sagen kann, ein zentraler Kritikpunkt dabei ist ja vor allem die Individualisierung sozialer Probleme. Also da besteht die Gefahr, wie ich es auch schon mal ausgeführt habe, dass soziale Ungerechtigkeit, materielle Not primär als innere psychische Störung pathologisiert und behandelt werden. Ich persönlich glaube übrigens schon, dass es progressive psychotherapeutische Ansätze gibt, aber dass Psychotherapie eben nicht für alle Problemlagen die Lösung ist. Also höchstens als begleitender Teilaspekt, um Individuen in bestimmten Problemlagen zu unterstützen. Was wäre aber die Antwort, wenn Therapie häufig nicht hilft? Also Selbstorganisation und eigene Projekte psychosozialer Versorgung zum Beispiel im Rahmen einer Bewegung. Ich meine, sowas gab es ja auch schon mal, ne? Also ich denke da an so eigenverwaltete Projekte, wo vielleicht Therapeuten flankierend helfen, aber eigentlich die Betroffenen sich selbst organisieren. Ist das etwas, was man fordern sollte, oder was meinst du dazu? Das war ein bisschen meine Schwachstelle, weil ich, das hört sich, also ich, genau, ich würde auch mich so zwischen diesen Polen verorten, also Tendenz mehr zu, ja, bisschen mehr Sozialarbeit oder so, schade. Und ich gleichzeitig weiß ich auch um den reaktionären Moment von diesen Dingen, ne? Also nicht nur den liberalen Moment, sondern auch einen reaktionären Moment in so Kernberufen. Würde mich ein bisschen so zwischen den Stühlen positionieren. Weiß, glaube ich, ein bisschen zu wenig über Geschichte. Du hast ja in deiner Folge auch vom SPK erzählt, sozialistischen Patientenkollektiv. Ich weiß, glaube ich, zu wenig über so Versuche, Ansätze der Kollektivierung von und Politisierung von Gesundheitsarbeit, um zu verstehen, woran die gescheitert sind, wenn sie gescheitert sind. Aber für mich klingt das erstmal total gut und richtig, ne? Also Gesundheit in den Fokus zu nehmen, das zu politisieren, Momente der Gemeinsamkeit schaffen. Ich mache gerade zum Beispiel in Gruppentherapie. Das ist schon echt sehr interessant zu sehen, wie doll man sich in den Geschichten anderer wiedererkennen kann. Ja. Und sowas, das muss nicht selbst organisiert sein, aber sowas sozusagen weiter zu politisieren, da sehe ich schon Möglichkeiten drin. Wie gesagt, das ist jetzt sehr uninformiert, weil ich nicht weiß, woran es bei manchen Projekten gescheitert sind. Ich glaube, ich sehe da einfach eher so ein naives Potenzial, naiv, weil uninformiertes Potenzial drin. Ich glaube aber auch, dass wir sozusagen das als Bewegung gar nicht stemmen können. Erstmal flächendeckend eine antagonistische, klassenkämpferische, politisierende Gesundheitsversorgung auf die Beine zu stellen. Ich glaube schon, dass das mehr braucht. Und dann, wenn man selber Sachen schafft, dann muss der Moment des revolutionären Bruchs und den Moment des Fixens bürgerlicher Probleme, dann muss das überschreiten sozusagen. Also man muss sowas dann revolutionär und politisch bespielen, und man muss versuchen, den Leuten Einladung auszusprechen auf irgendeine Art und Weise und nicht einfach sagen, ey, hier, wir machen Therapie und übrigens einige von uns sind Linke. Das würde für mich nicht reichen, aber da gibt es sicher Leute, die da irgendwie schlauere, informiertere Meinung haben und da auch vielleicht aus eigener, da würde mich übrigens der Folge irgendwie mal interessieren. Also ja, mal nicht so. Ich habe über eine historische Folge mal nachgedacht mit Leuten, die, ach, es gibt gerade ein paar Leben noch. Also sind natürlich, muss man wie bei vielen Themen sich beeilen, wo es denn einen muss. Ja, interessant wäre auch eine Folge mit jemandem, der historisch aus so einer Zeit kommt und Leuten, die das jetzt versuchen. Also ich will die nicht reinlegen, aber ja, das würde mich interessieren als Hörer. Also mein Standpunkt zu solchen Sachen, ich sympathisiere natürlich schon mit solchen Ideen. Man muss sagen, alle solche Ideen sind immer nur so gut wie die Gesamtbewegung. Also man kann natürlich in einer Zeit, wo es keine starke Bewegung gibt, sowas nicht isoliert von irgendwie Klassenkämpfen streifen und sagen, also die Lösung ist es auf jeden Fall nicht, aber ich würde sagen, sowas gehört auf jeden Fall auch dazu. Ne? Also wir haben natürlich nur begrenzte Kräfte, und wenn man in dem Bereich tätig ist und da Kapazitäten hat, ist natürlich, sind wir doch einfach Lohnarbeit, ne? Also schwierig irgendwie, dann würde ich schon begrüßen, sowas wieder mehr zu fördern. Es gibt Ansätze von sowas. Wie gut oder schlecht die sind, müsste man sich im Einzelnen angucken. Jetzt so in den 70ern und 80ern, das war natürlich dann auch eine Zeit, wo generell mehr soziale Bewegung war, ne? Und ja, es auch einfach mehr Kommunisten noch gab, so, oder mindestens linke, kritische Menschen so. Und viele dieser Projekte, die gegründet worden sind, das ist also interessant zu sehen, sind natürlich auch nicht getrennt von der Gesellschaft zu sehen. Das sind dann so Vereine, die spätestens in den Nullerjahren, meistens schon in den 90ern, auch ökonomisiert wurden. Und dann laufen dann auch so ein paar Altlinke rum, die dann irgendwann in Rente gehen. Und irgendwann ist das dann halt so ein ganz normaler Arbeitsplatz. Und man diesen ganzen partizipativen Gedanken, der wurde dann auch irgendwann vielleicht nicht komplett aufgegeben. Kann man mir gar nicht so, man kann scheinen. Es gibt auch Unterschiede. Ich glaube aber schon, dass Projekte, vielleicht welche, die es auch noch gar nicht gibt oder noch nicht wieder gibt, von auch so einer Mischung aus auch konkreter Selbsthilfe, ne? Es geht da ja teilweise auch konkrete soziale Probleme. Okay, wir unterstützen uns ein bisschen gemeinschaftlich mit Leuten, die es professionell können, eingebettet irgendwie bei konkreten Fragen, also von Stromrechnung bis hin zu, okay, und es gibt noch irgendeine Form von Selbsthilfegruppe, die irgendwie begleitet wird oder irgendeine Therapieangebote. Also ich glaube, das wäre schon wichtig, als Linke oder als Marxisten dann mal Forderungen stellen, auch an sowas wieder mehr zu denken und nicht nur an, wir brauchen mehr Psychotherapeuten, die auch irgendwie cool sind. Oder so als einzige Forderung. Ja, voll. Ich lieb's, dass du die Frage jetzt viel besser beantwortest, die du selber gestellt hast. Ich denke mich jetzt auch sehr. Sinnvolle Ergänzungen. Ja. Dass du dann dein Wissen teilst. Was ich nicht besser kann, ist, als du es schreiben oder lesen. Und ich hatte dich im Vorfeld gebeten, aus deinem neuen Buch einen Text zu lesen, der arme Körper heißt. Mich hätte es deswegen angesprochen, weil ich mich auch viel mit Psychosomatik oder Somatopsychik kann ich an einem anderen Zeitpunkt mal erklären, dass ich damit meine, aber das ist gar nicht so wichtig, auf jeden Fall mit den körperlichen Wechselwirkungen und psychischen Problemen beschäftige und finde auch da, so wie so Fachliteratur und Debatte darüber läuft, ist das auch wieder sehr individualisierend und sehr entkontextualisiert von sozialen Problemlagen. Und ja, ich will da jetzt viel nachher. Abonniert unseren YouTube- und Spotify-Kanal und vergisst nicht, unsere Folgen fleißig zu teilen, zu liken, zu kommentieren, weiterzuempfehlen an eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Liebhaber, keine Ahnung. Und auf YouTube, auch ganz wichtig, vergisst nicht, die kleine Glocke zu drücken neben dem Abo-Button, denn dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr von uns, denn ihr werdet direkt benachrichtigt. Ja, kleine Glocke, ganz, ganz wichtig, aber folgt uns auch auf Instagram, teilt und liked unsere Sachen, das ist ganz wichtig. Telegram-Kanal haben wir auch noch, folgt uns auch da, verbreitet das. Ja, das ist nämlich unsere Währung. Ja, aber auch die andere Währung ist uns sehr wichtig, und zwar richtiges Geld. Wir haben ja, stimmt, auch, Geld ist auch gut. Ja, genau, Geld ist immer gut, können wir sehr gut gebrauchen. Und deswegen haben wir einmal ein PayPal-Konto, aber auch ein richtiges Konto. Und wenn ihr uns da Geld überweisen wollt, um uns zu unterstützen, könnt ihr die Kontodaten jeweils in den Beschreibungen der einzelnen Folgen finden oder in den Beschreibungen des YouTube- und Spotify-Kanals. Vielen Dank für eure Unterstützung. Es liest jetzt Olivier David aus dem Buch von der namenlosen Menge. Ein Auszug aus dem Text Der arme Körper. Definition armer Körper. Für gewöhnlich liest unser einzig vor Publikum aus Büchern, unser eins trägt Sicherheitsschuhe beim Arbeiten. Hat Kopfhörer auf den Ohren gegen den Lärm, in dem er arbeitet. Hat Schmerzen irgendwo, weil er arbeitet. Lehnt, wo er kann. Gähnt, so oft es geht. Nicht wegen der Müdigkeit, nein, an die Müdigkeit hat er sich gewöhnt. Sie ist eine von zwei Kehrseiten der Medaille, die hier unten das Leben genannt wird. Sondern weil die körperliche Arbeit und der Stress dafür sorgen, dass niemand bis in den Bauch atmet. Flach, es wird flach geatmet, höchstens bis zur Brust. Und das macht, dass unser eins gähnen muss, ständig muss man gähnen. Man steht früh auf, geht spät ins Bett, frisst Müll. Für einen Döner braucht man 5 Minuten höchstens, für eine Pizza 7. Zum Schutz, um der Bewertung von außen zuvorzukommen und aus Rache, trägt unser eins einen uninteressierten, abweisenden Blick, ganz so, als könne einem nichts und niemand etwas anhaben. Kein Chef, kein Staat, der einem etwas kann, ganz so, als habe man selbst die Hoheit über sein Leben, und je weniger man es in der eigenen Hand hat, sein Leben, desto starrer und kompromissloser der Blick, bis er irgendwann erlischt. Und wenn es nicht das eigene Leben ist, das man in der Hand hat, so doch wenigstens den eigenen Untergang, wenigstens den. Der Körper als Panzer. Unser eins hat die Schultern hochgezogen wegen Leben, davon wird der Nacken steif. Ein steifer Nacken zieht hoch in den Kopf. Kopfschmerz wird reguliert durch milde Kiefer und Medikamentenmissbrauch. Man muss ja funktionieren. Meine Kiefer führen zu Druck, aus den Ohren führen zu Tinnitus. Medikamentenmissbrauch sabotiert den Körper, ein Teufelskreis. Der Stress, der durch ein für den Körper zerstörerisches Leben anfällt, wird übertönt durch Rauchen, durch Essen, durch Trinken, durch riskante Manöver Alltag, die sich zuallererst gegen den eigenen Körper richten. Dann in nächster Instanz manchmal auch gegen die Körper anderer. Der Gewalt, die die Gesellschaft durch das frühe Vorsortieren in Kopf- und Körperarbeiter vornimmt, welches in der Grundschule, manchmal sogar schon im Kindergarten beginnt, bleibt als Wirkungsfeld oft nur der eigene Leib, so begrenzt ist der Wirkungsradius. Und irgendwo muss er ja hin, der Druck. Man wird ja schon beherrscht. Wie soll man da in seiner wenigen freien Zeit die Beherrschung bewahren? Unsere Gesellschaft braucht die Straßen, auf deren Baustellen sich die Bauarbeiter ihre Rückenwirbel verletzen. Sie braucht die Lebensmittel, die meiner damaligen Arbeitskollegin im Supermarkt Sehnscheidenentzündung und Arthrose zufügten. Die Gesellschaft zapft unsere Gesundheit an als Treibstoff für ihren Wohlstand. Vertikal verteilte Gewalt von oben nach unten ist ein Abfallprodukt gesellschaftlichen Unsinns. Ja, Olivier, vielen Dank für das Lesen des Textes. Da mussten wir kurz schneiden jetzt. Da kam irgendwie ein Krankenwagen vorbei, aber zum Glück erst ganz zum Schluss, man konnte dich noch hören. Das, was ich jetzt fragen will, hat schon viel damit zu tun auch. Du bist ja mittlerweile selbst Teil des Kulturbetriebes. Und von außen wirst du, würde ich sagen, dem zugeordnet, was man mal im weiteren Sinne als neue Klassenliteratur bezeichnen kann. Jetzt unabhängig davon, ob du dich selbst so siehst. Okay, du nickst. Also seit etwa Eribons Rückkehr nach Reims oder Christian Bahrungs Ein Mann seiner Klasse wird das Thema ja schon auch marktförmig aufbearbeitet und so ein bisschen als neues Nischenprodukt entdeckt. Also gleichzeitig trägt es trotzdem auch zu gesellschaftlichen Debatten bei. Ich würde sagen, das ist so dieser Doppelcharakter, ne? Also wenn Filme gedreht, dann wird Geld mitverdient von Verlagen und irgendwie Sendern und gleichzeitig hat es auch schon eine Debatte angestoßen. Mich würde einfach noch interessieren, ich sehe so ein bisschen, dass du oder auch andere, die so Kulturarbeit machen und Marxisten sind, in so einem Dreieck sich bewegen und das ist ja auch schon eine ziemliche Gratwanderung. Mich würde interessieren, wie du das siehst. Also diesem Dreieck würde ich einmal sehen, dass Kulturarbeit auch einfach Lohnarbeit ist, von der du halt deine Rechnung bezahlen musst. Also das ist klar und das spielt sicher auch eine Rolle bei der Annahme von Aufträgen und so. Dann würde ich sagen, gibt es noch den Aspekt einer integrativen Funktion. Solche Debatten über Geschichten wie deine sind ja schon auch, wenn man sie falsch framed, reformistisch einhegbar und integrierbar. Und an dritter Stelle würde ich sagen, es gibt aber durchaus auch echtes revolutionäres Potenzial. Und so wie ich das erlebe, hast du da ja auch Anspruch so drauf, dass das so sein soll. Ja, da würde mich interessieren, wie du dich da so einordnest. Ja, du hast das schon ganz gut dargestellt. Das ist auf jeden Fall sozusagen ein, wie alles natürlich irgendwie, aber ein Spannungsfeld. Ich würde, vielleicht kann man es so ganz gut sagen, was ist Kultur was ist Kulturarbeit überhaupt? Für mich, und ich glaube, ich habe das früher nicht so ernst genommen, auch für mich sozusagen, ich versuche so ernsthaft und so kongruent, wie es geht, an der Symbolhaftigkeit der Welt zu arbeiten. Ne? Also was machen Leute, die schreiben, was machen Leute, die Filme noch produzieren, die Kunstschaffende sind. Sie bauen die Welt, wie sie ist, aber auch wie sie sein könnte mit. Also sie bauen die symbolhafte Welt sozusagen mit. Und das kann man gar nicht sozusagen hoch genug werden, natürlich muss ich das sagen, als Kulturarbeiter. Nicht, weil da der Klassenkampf entschieden wird, sondern weil da entschieden wird, ob Leute überhaupt den Kampf in der Gesellschaft, in der Gesellschaft innewohnenden Kampf als Klassenkampf wahrnehmen und so weiter. Das heißt, die Verantwortung für Kulturschaffende ist relativ hoch. Und ich würde sagen, man kann da nur fallen, also man kann dem nicht gerecht werden, aber die Frage ist, auf welcher Ebene wird man dem nicht gerecht? Das heißt, ich glaube, ich glaube, Kulturschaffende und gerade Leute, die wenigstens eine gewisse Öffentlichkeit haben eine sehr viel höhere Verantwortung als jemand, der irgendwo, so wie ich es jahrelang gemacht habe, auch nur 200 Meter von der Luftlinie entfernt, an der Supermarktkasse zu sitzen. Mhm. Nicht, weil die Leute, die an der Supermarktkasse sitzen, nicht tatsächlich die Welt anhalten können. Das heißt, sie haben rein theoretisch den Hebel in der Hand. Mhm. Aber ich muss dabei mithelfen und bin natürlich nur ein sehr kleines Licht darin, muss dabei mithelfen, dass diese Leute es auch wirklich tun. Mhm. Da sehe ich meine Rolle als Kulturarbeiter drin. Mhm. Und zwar nicht einfach so, wir benutzen jetzt Kultur als Möglichkeit, als bestmögliche Möglichkeit, Propaganda zu machen, sondern Kultur wirklich ernst nehmend zu sagen, aber vor allem über Kunstproduktion nehmen die Leute, verknüpfen sich Erfahrungswerte, Wissen, und auch so das Verhältnis, was man selbst als Individuum zur Gesellschaft hat, können sich zu einem Ganzen fügen und kann dann wirklich zu Handlungen bringen. Das muss nicht die Kultur sein, aber ich glaube, sie kann das in hohem Maße. Warum? Weil sie sozusagen ästhetische Erfahrungen und Analyse vermählen kann, so wie es wissenschaftliches Sachbuch oder so wie es Wissensvermittlung alleine nicht kann. Mhm. Wissen alleine ist revolutionär schon natürlich. Mhm. Aber ich glaube, es gibt auch revolutionäre Kulturarbeit. Mhm. Das ist also das, wo man hinkommen muss und wo ich auch hinkommen will. Hättest du mir diese Frage vor 3 Jahren gestellt, ich hätte sie gar nicht verstanden. Warum? Mhm. Weil ich aus so einem linksliberalen, armutsgemein und wenn die Reichen höhere Steuern zahlen würden, dann wäre schon einigen geholfen, aus so einer Idee kam. Ne? Also ich habe ja auch so ein Schariat gemacht in einer Boulevardzeitung in Hamburg, ganz einfach, weil das die einzigen waren, die mir die Möglichkeit gegeben haben. Ja. Das heißt, im Wissen, dass ich permanent das, was ich mir gerade überhaupt an Analysemöglichkeiten gebe und an Selbstverantwortung auch gebe, indem ich sage, da und da musst du hin und das ist das Ziel, du darfst es möglichst wenig unterlaufen, werde ich es die ganze Zeit unterlaufen. So, das heißt, ich unterscheide dann auf verschiedenen Ebenen. Ne? Wenn ich Anfragen bekomme, um so Art Paraphrasen, also Vorträge zu halten, die eigentlich Paraphrasen von meinem ersten Buch sind, wo ich dann irgendwie auf irgendwelchen Gesundheitskongressen den Leuten ein bisschen den Zusammenhang von psychischer Erkrankung und Sozialstatus erkläre, ein bisschen als Betroffener, ein bisschen als Journalist irgendwie in so einer Doppelfunktion, ist mir schon klar, dass sich da nicht viel Revolutionäres ableitet. Das ist für mich Lohnarbeit. Mhm. Ne? So. Natürlich, aber benutze ich dafür auch meinen Namen. Also man kann das auch kritisieren und kann auch sagen, warum gehst du da überhaupt hin? Ne, so. Oder ich schreibe hier und da sehr selten Texte für Medien, die nicht dezidiert links oder linksradikal sind. So. Mhm. Ich glaube, dass wir so einen doppelten Blick brauchen. Ich glaube, wir können sagen, die Bewegung, die Kulturbewegung einer linksradikalen, revolutionären Kultur ist nicht groß genug, dass wir sagen können, wir ziehen uns alle komplett zurück, unsere Infrastruktur steht so groß, wir können so viele Leute erreichen, dass wir nicht Szenekultur machen, sondern Massenkultur machen und was wirklich Massen erreichen. Da sind wir in vielleicht 20 Jahren oder 30 Jahren. Und ich möchte dabei mithelfen. Aber wir sind so marginalisiert, dass wir gar nicht, jeder von uns muss irgendwelche, jeder Kulturarbeiter und jede Kulturarbeiterin muss irgendwelche Kompromisse haben. Klar, ja. Und ich glaube, ich habe sozusagen so eine schlechte Impulskontrolle, das sind so jetzt psychosoziale Gründe. Ich saß auf so vielen Fachtagen in meinem Leben, dass ich denke, ich kann mir diesen Müll kaum anhören. Ja, das ist eine Kompetenz von dir, keine Impulskontrolle zu haben. Ja, wer weiß. Ja. Oder vielleicht auch nicht. Und ich versuche das zu einer Kompetenz zu machen, unwissend daran, dass es mir nicht gelingen will. Egal. Ich habe einfach, es ist auf jeden Fall geschäftsschädigend für mich, mich so zu äußern, wie ich es mache. Mhm. Gleichzeitig denke ich mir, ich will ja einige Sachen gar nicht, mache ich ja gar nicht gerne. Mhm. Wenn ich die dann nicht mehr mache, dann muss ich halt mir neue Sachen suchen, mit denen ich Geld verdiene. Aber muss wenigstens zu diesen Fachtagen und so nicht fahren. Mhm. Und ich profitiere auch ein bisschen davon, dass nicht alle AkteurInnen alles hören und alles machen. Also das heißt, es ist nicht so, der gläserne Mensch, alles, was ich je gesagt, gedacht und das Internet gefurzt habe, wird von allen Leuten, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, genauso rezipiert. Würden die das alle lesen, da hätte ich kaum noch Anfragen sozusagen. Ne? Also würde ich mal davon ausgehen. So, aber jetzt nochmal zum Abschluss. Ich glaube, ich versuche einfach, in mir aus einer linksliberalen Richtung kommt, irgendwie den revolutionären Anteil überhaupt erst zu erwecken und zu sagen, wo kann ich partizipieren, was für ästhetische, was für inhaltliche Traditionen von ArbeiterInnenkultur sprechen mich an, wie kann ich eine Kunst fabrizieren, die den Moment des Kampfes bedient. Wie kann ich, und dass ich so explizit spreche, ist natürlich irgendwie ein Ding von Impulskontrolle und so weiter und gleichzeitig auch Agenda, weil ich halt denke, wir müssen brechen mit dieser Idee von den ganzen wohlbesonnenen Kulturschaffenden, die alle sehr intellektuell wirken und die ihre Intellektualität darüber vermitteln, dass sie sehr zurückgenommen, sehr bedächtig sind, dass sie keine Alltagswörter benutzen, dass sie nicht fluchen, dass sie immer irgendwie Zwirn tragen und so. Ich finde das alles lächerlich und ich kann es auch gar nicht bedienen. Mhm. Das heißt, aus diesen beiden, dass ich einmal das politisch diskreditieren wollen würde, Weil ich glaube, das entfernt kulturschaffende Intellektuelle nur von ihrer Klasse, wenn sie die ganze Zeit irgendwelche Mechanismen des Marktes bedienen und irgendwelche Ästhetiken des Marktes bedienen, dann sagt man den Leuten der Klasse nur, ich habe mit dir und deiner Lebensrealität und so weiter nichts zu tun. Das ist die eine Analyse. Und die andere Analyse ist, ich habe es die ganze Zeit versucht, das zu bedienen und ich scheitere daran kläglich. Also akzeptiere ich einfach, wer ich bin. Ich lese ein paar komplizierte Bücher, verstehe nicht immer alles und versuche, mit meinem Wissen transparent umzugehen und nicht irgendwie so geheimnisvoll damit zu interagieren. Also versuche ich auch daran, und das ist natürlich auf einer sehr kleinen Ebene, daran mitzuarbeiten, eine neue Art von Kulturarbeit, von Kunstschaffender zu sein, von gegenkultureller Kunst, die den eigenen Leuten sagt, ich bin nicht losgelaufen in die Welt der Bücher, um dich zu verraten und auch nicht, um dich zu vertreten und zu sagen, dich gibt's nur, sondern um dich und mich und uns alle nur mitzuhelfen, um zu emanzipieren. Und daran kann man nur scheitern, aber ich versuche immer besser zu scheitern und ich glaube, dass uns alle allen so eine, uns allen sozusagen Kulturarbeitenden, die versuchen, eine andere Welt zu bauen, die einen revolutionären Anspruch haben, dass man so eine Fehlertoleranz hat und sagt, ey, das hier ist die ganze Zeit learning by doing. Wir können nicht einfach Schablonen aus den 20er, 30er Jahren nehmen und sagen, die revolutionäre Kunst, die machen wir heute und gut ist, sondern wir müssen das vorantreiben und schauen, die Gesellschaft ist jetzt viel fragmentierter, viel zersetzter, viel entpolitisierter und gleichzeitig nervöser. Viel parzellierter, wie kann eine Kunst jetzt, ohne die ganze Zeit nur verbal radikal zu dröhnen, die Leute ansprechen, ästhetisch, inhaltlich, von ihren Erfahrungen, aus ihrer Sprache heraus erzählen und darüber so einen Gemeinsinn schaffen, wo die Leute sagen, das lohnt sich, Gemeinschaft lohnt sich für mich, mich nicht die ganze Zeit verstellen zu müssen, lohnt sich für mich, weil ich glaube, dass ich mehr gewinnen kann, außer dass ich meine eigene Gesundheit verbessere und alle anderen um mich herum nicht. Es lohnt sich, Dinge gemeinsam auszugehen, und es lohnt sich, sich nach Alternativen umzusehen. Und ich glaube, das kann schon Kultur schaffen. Olivier David, vielen Dank für deinen Besuch in der Kommunistenkneipe. Danke für die Einladung. Gerne fürs Gespräch.